jetzt ändert sich. Du bist zu dumm, bist zu begreifen, darum ändert sich nichts. Die vergessen den Planeten, doch jetzt ändert sich. Die bekämpfen die Freiheit, doch jetzt ändert sich. Gegen Menschen zum Töten, doch jetzt ändert sich. Du bist zur Freiheit als Oben, darum ändert sich nichts. Alles und nichts wird sich ändern. Es ist der Strich an dieser Zeit. Alles und nichts wird sich ändern. Freie zu freie Zeit. Alles und nichts wird sich ändern. Es ist der Stillstand dieser Zeit. Alles und nichts wird sich ändern. Freie zu freie Zeit. Freie zu freie Zeit. Freie zu freie Zeit. Freie zu freie Zeit. Freie Zeit. Freie zu freie Zeit. Freie zu freie Zeit. Alles und nichts wird sich ändern. Freie zu freie Zeit.